Zum 80. Jahrestag des Sieges in der von Kim Il-sung organisierten und geleiteten Schlacht von Pozeonbo wird die revolutionäre Kampfgedenkstätte Pozeonbo von vielen Menschen besucht. In den vergangenen 10 Jahren besuchten mehrere Millionen Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee, Werktätige verschiedener Kreise und Schichten, Jugendliche, Studenten und Schüler diese Gedenkstätte. Kim Il-sung hatte den Kurs zum Verrücken in die Heimat dargelegt und die historische Schlacht von Pozeonbo siegreich geführt. So gilt die revolutionäre Kampfgedenkstätte Pozeonbo als eine wichtige Basis für die Erziehung im Geiste der revolutionären Traditionen, die die unvergänglichen Verdienste von Kim Il-sung um die antijapanische Revolution überliefert.